WDR 3. Bühne Radio. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe Vor 50 Jahren hören Sie heute Warten auf Godot von Samuel Beckett in der Übersetzung aus dem Französischen von Elmar Tophofen. Diese Produktion ist in Kunstkopfstereophonie aufgenommen und sollte über einen Kopfhörer abgehört werden. Hören Sie Warten auf Godot. Die Regie hat Samuel Beckett, die Regie der Kunstkopfdokumentation Ulrich Gerhardt. Gleich wird der Vorhang aufgehen. Es ist die 75. Vorstellung, etwa ein Jahr nach der Premiere vom 8. März 1975. Die Bühne nahezu leer, schwarz ausgeschlagen, hell die Rückwand. Der Autor Beckett hat mit drei Worten beschrieben, was er wollte, und der Bühnenbildner Matthias hat es dem Regisseur Beckett so gebaut. Landstraße. Ein Baum. Abend. Eine große, freie Spielfläche. Der Baum rechts hinten ist kahl zu Anfang. Nach der Pause werden einige Blätter daran hängen. Vorne links ein Stein, auf dem sitzt Estragon, der kleine Dicke, Horst Bollmann. Man hört, wie er vor Anstrengung schnauft und stöhnt. Er versucht, seinen Schuh auszuziehen. Dann kommt Wladimir, der lange Dünne mit den schiefen Schultern. Stefan Wigger. Auf gespreizten Beinen, mit kurzen, steifen Schritten. So steht es in der Regieanweisung. Und dann werden sie wieder auf Godot warten. Wie viel ist über dieses Warten gerätselt und diskutiert worden, seit Beckett das Stück 1952 schrieb, sein erstes 5 Jahre vor dem Endspiel. Ob es diesen Godot, der ja nie die Bühne betritt, denn überhaupt gibt und für was er steht. Für die vagen Ziele unentwegter Hoffnungen oder für reale Aussicht auf bessere Lebensumstände. Ob diese beiden zerlumpten Landstreicher uns alle vertreten und ihr Warten unser aller Warten. Seitdem das Schiller Theater Beckett schon dreimal als Regisseur seine eigenen Stücke gewinnen konnte, sind einige Fragen beantwortet. Beckett sieht vieles direkter, weniger philosophisch, mehr komödiantisch. Es stellte sich dann heraus, dass seine Texte auf diese Weise keineswegs an Tiefgang verlieren, eher an Bedeutung gewinnen. Die Kunstkopftechnik wird den Hörern mit Stereokopfhörern helfen, einen räumlichen Eindruck zu gewinnen, von Näherkommen und Entfernen, von Gängen und Positionen. Was sich ohne weiteres vermittelt, ist die außerordentliche Musikalität der Dialoge, wie das Tempo angezogen wird und Pausen gesetzt sind. Was Sie nicht hören können, ist die Choreografie der Bewegungen, das Spiel mit dem Körper. Estragon versucht also, seinen Schuh auszuziehen. Es ist ein sehr alter Schuh. Auch Melone und Handschuhe sprechen von vergeblichem Festhalten an besseren Zeiten. Die einstmals schwarzen Jacken und Hosen sehen aus, als hätten Estragon und Wladimir im Straßengraben übernachtet. Und das haben sie ja wohl auch. Nichts zu machen. Ich habe mich lange gegen den Gedanken gewehrt. Ich sagte mir, Wladimir, sei vernünftig. Du hast noch nicht alles versucht. Und ich nahm den Kampf wieder auf. Da bist du also wieder, du. Meinst du? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich dachte, du wärst weg für immer. Ich auch. Wie sollen wir dies Wiedersehen feiern? Steh auf, lass dich umarmen. Wart schon. Darf man fragen, wo der Herr die Nacht verbracht hat? Im Graben. Im Graben? Wo denn? Da hinten. Und man hat dich nicht geschlagen? Doch. Nicht so schlimm. Wieder dieselben? Dieselben? Ich weiß nicht. Wenn ich bedenke, wie lange Zeit, da frage ich mich, was wohl aus dir geworden wäre, ohne mich. Du wärst jetzt nur noch ein Häufchen Knochen, das steht fest. Na und? Es ist zu viel für einen allein. Andererseits, wozu gerade jetzt den Mut aufgeben, das sag ich mir auch. Man hätte vor einer Ewigkeit dran denken sollen, so um 1900. Hör auf, ich will den Dreckschuh ausziehen. Hand in Hand hätten wir uns vom Eiffelturm runtergestürzt. Mit den Ersten, da sah man noch anständig aus. Jetzt ist es zu spät. Sie würden uns nicht einmal rauflassen. Was machst du da? Ich zieh die Schuhe aus. Ist dir wohl noch nie passiert, wie? Ich hab dir immer schon gesagt, dass man sie jeden Tag ausziehen soll. Du solltest besser auf mich hören. Hilf mir doch. Tut's weh? Weh! Er fragt mich, ob's weh tut. Nur du leidest. Nur du. Ich zähle nicht. Ich möchte dich mal an meiner Stelle sehen. Du würdest mir was erzählen. Tat dir was weh? Weh! Er fragt mich, ob mir was weh tat. Das ist kein Grund, die Hose offen zu lassen. Du hast recht. Nur keine Nachlässigkeit in den kleinen Dingen. Was soll ich dazu sagen? Du wartest immer bis zum letzten Moment. Der letzte Moment. Was lange währt, wird endlich gut. Wer hat das doch gesagt? Willst du mir nicht helfen? Manchmal sage ich mir, es kommt doch noch, dann fühle ich mich ganz komisch. Wie soll man sagen? Erleichtert und zugleich zerschmettert. Zerschmettert. Na sowas. Naja. Was ist denn? Nichts. Lass sehen. Es gibt nichts zu sehen. Versuch ihn wieder anzuziehen. Ich lasse ihn etwas an der frischen Luft. So ist der Mensch nun mal. Er schimpft auf seinen Schuh und dabei hat sein Fuß Schuld. Sowas. Nein, sowas. Einer von den Schächern wurde erlöst. Das ist ein guter Prozentsatz. Gorgo. Was? Wenn wir beide es bereuen würden. Was? Nun ja, wir brauchen ja nicht gerade ins Detail zu gehen. Dass wir geboren wurden? Man wagt schon nicht mehr zu lachen. Das soll wohl ein Verlust sein. Nur noch lächeln. Das ist nicht dasselbe. Naja, Gogo. Was ist denn? Hast du die Bibel gelesen? Die Bibel? Ich muss wohl mal reingeguckt haben. In der freien Schule? Ich weiß nicht, ob sie frei war oder nicht. Das war wohl in der Besserungsanstalt. Wirklich? Ich erinnere mich an die Karten vom Heiligen Land. Bunte Karten. Sehr schön. Das Tote Meer war blassblau. Wenn ich nur hinguckte, hatte ich schon Durst. Ich sagte mir, da werden wir unsere Flitterwochen verbringen. Wir werden schwimmen. Wir werden glücklich sein. Du hättest Dichter werden sollen. War ich doch. Sieht man das nicht? Was sagte ich noch? Wie geht es deinem Fuß? Er schwillt an. Ah ja, ich hab's. Die Geschichte der beiden Schächer. Erinnerst du dich? Nein. Soll ich sie dir erzählen? Nein. Dann vergeht die Zeit. Es waren zwei Diebe, die zusammen mit unserem Erlöser gekreuzigt wurden. Mit unserem was? Unserem Erlöser. Zwei Diebe. Man sagt, der eine sei erlöst worden und der andere, verdammt. Wovon erlöst? Von der Hölle. Ich gehe. Und doch, wie ist es möglich, dass, ich langweile dich hoffentlich nicht, wie ist es möglich, dass nur einer von den vier Evangelisten die Dinge so darstellt? Sie waren doch alle vier dabei, jedenfalls nicht weit weg. Hör mal, Gogo, du musst mir von Zeit zu Zeit den Ball zuspielen. Ich höre zu. Einer von vieren. Von den drei anderen sagen zwei gar nichts darüber und der dritte sagt, dass beide ihn beschimpft hätten. Wen? Bitte? Ich verstehe nichts davon. Wen hätten sie beschimpft? Den Erlöser. Warum? Weil er sie nicht erlösen wollte. Von der Hölle? Was vom Tod? Na und? Sie müssen also beide verdammt worden sein. Verdammt! Der andere hatte gesagt, einer sei erlöst worden. Na ja, sie sind sich nicht einig, das ist alles. Sie waren alle vier dabei und nur einer spricht von einem erlösten Schächer. Warum soll man ihm mehr glauben als den anderen? Wer glaubt ihn? Mensch, alle! Man kennt nur diese Darstellung. Die Leute sind blöd. Lauschiges Plätzchen. Heitere Aussichten. Oh. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Gottlieb. Ach ja. Bist du sicher, dass es hier ist? Was? Wo wir warten sollen. Er sagte, vor dem Baum. Siehst du sonst noch Bäume? Was ist das für einer? Ich weiß nicht. Eine Weide. Wo sind die Blätter? Die wird abgestorben sein. Ausgetrauert. Es sei denn, dass es an der Jahreszeit liegt. Ist das jetzt hier mehr ein Bäumchen? Strauch. Ein Bäumchen? Was willst du damit sagen, dass wir uns den Platz geben? Er müsste eigentlich hier sein. Er hat nicht fest zugesagt, dass er käme. Ob er nicht kommt? Kommen wir morgen oder wieder. Oder übermorgen. Und so weiter. Das heißt, nicht er kommt. Du bist unbarmherzig. Wir sind gestern schon hier gewesen. Was da täuscht er dich? Was haben wir gestern gemacht? Was wir gestern gemacht haben? Ja. Wenn etwas zu bezweifeln ist, dann bist du dabei. Ich meine, dass wir hier waren. Kommt dir die Gegend bekannt vor? Das will ich nicht sagen. Also? Das will nichts heißen. Immerhin dieser Baum, dieser Stein, dieser Sumpf. Bist du sicher, dass es heute Abend war? Was? Dass wir warten sollten. Er sagte am Samstag. Meine ich jedenfalls. Nach Feierabend. Ich muss es aufgeschrieben haben. Aber an welchem Samstag ist heute denn Samstag? Kann nicht auch Sonntag sein? Oder Montag? Oder Freitag? Es ist nicht möglich. Oder Donnerstag? Was soll man machen? Wenn es sich gestern Abend vergebens hierher bemüht hat, dann kannst du dir wohl denken, dass er heute nicht kommt. Du sagst doch, wir wären gestern Abend hier gewesen. Ich kann mich irren. Schweigen wir ein wenig. Ja? Ja, meinetwegen. Gogo. Ich schlief. Warum lässt du mich nie schlafen? Ich fühlte mich einsam. Ich hatte einen Traum. Erzähl ihn nicht. Ich träumte. Erzähl ihn nicht. Genügt dir dieser? Es ist nicht nett von dir, Didi. Wem soll ich denn meine privaten Albträume erzählen? Außer dir. Sie sollen privat bleiben. Du weißt gut, dass ich das nicht vertrage. Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, auseinanderzugehen. Du würdest nicht bald kommen. Das wäre wirklich sehr schade. Nicht wahr, Didi? Das wäre doch sehr schade, wenn man an die Schönheit des Weges denkt und an die Güte der Weggefährten. Nicht wahr, Didi? Bleib ruhig. Ruhig. Ruhig. Die Engländer sagen, komm! Es sind komme Leute! Kennst du die Geschichte von dem Engländer im Puff? Ja. Erzähl sie hör mir. Hör auf. Ein Engländer, der etwas mehr als gewöhnlich getrunken hat, begibt sich in Puff. Die Puffmutter fragt ihn, ob er eine blonde, eine schwarze oder eine rote haben will. Erzähl weiter. Hör auf. Wolltest du mit mir sprechen? Hattest du mir was zu sagen? Sagte ich. Ich habe dir nichts zu sagen. Bist du böse? Verzeih. Hör mal, Didi, gib mir die Hand. Umarme mich. Du sei doch nicht so. Du stinkst nach Knoblauch. Ist gut für die Nieren. Was sollen wir jetzt machen? Warten. Ja, Aber beim Warten. Sollen wir uns aufhängen? Da geht noch mal einer ab. Da geht einer ab. Mit allen Folgen, da wo es hinfällt, wachsen alle Raunen. Darum schreien sie, wenn man sie ausreißt. Wusstest du es nicht? Komm, wir hängen uns sofort auf. Ich hätte kein Vertrauen. Du könntest doch mal versuchen, versuch's. Nach dir. Nein, du zuerst. Warum? Du bist leichter als ich. Ja, gerade darum. Das verstehe ich nicht. Überleg doch ein bisschen, du. Ich verstehe es nicht. Ich werde es dir erklären. Der Ast. Der Ast. Und versuch, du es zu verstehen. Ich verlasse mich ganz auf dich. Koko, leicht. Ast, nicht brechen. Koko, tot. Didi, schwer. Ast, brechen. Didi, allein. Dagegen, daran hatte ich nicht gedacht. Wenn er dir gewachsen ist, riskiere ich nichts. Bin ich denn überhaupt schwerer als du? Du sagst es immer, ich weiß es nicht. Die Chancen stehen 1:1. So ungefähr. Was sollen wir also machen? Gar nichts. Das ist gescheitert. Warten wir ab, was er uns sagen wird. Er. Godot. Ach ja. Warten wir ab, bis wir genau Bescheid wissen. Andererseits wäre es vielleicht besser, das Eisen zu schmieden, bevor es eiskalt ist. Ich bin neugierig darauf, was er uns sagen wird. Es verpflichtet uns zu nichts. Worum haben wir ihn eigentlich gebeten? Warst du nicht dabei? Ich habe nicht aufgepasst. Nun ja, eigentlich um nichts Bestimmtes. Eine Art Gesuch. Eben. Eine vage Bitte. Wenn du willst. Und was hat er geantwortet? Er würde mal sehen. Er könne nichts versprechen. Er müsse überlegen. In aller Ruhe. Seine Familie um Rat fragen. Seine Freunde. Seine Agenten. Seine Korrespondenten. Seine Register. Sein Bankkonto. Bevor er sich äußern könne. Das ist klar. Nicht wahr? Es scheint mir so. Mir auch. Und wir? Wie bitte? Ich sagte, und wir! Verstehe nicht. Was ist unsere Rolle dabei? Unsere Rolle? Nimm dir Zeit. Unsere Rolle? Bittsteller. So weit ist es gekommen. Hat der Herr Ansprüche geltend zu machen? Haben wir keine Rechte mehr? Oh. Du würdest mich zum Lachen bringen, wenn ich es wagen könnte. Wir haben sie verloren. Wir haben sie verschleudert. Wir sind doch nicht gebunden. Hey. Hör mal. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Du hast mir Angst eingegangen. Ich glaube, er sei es. Wer? Godot. Poch, der Wind im Schild. Ich hätte geschworen, dass einer schreit. Nach wem soll er denn schreien? Nach seinem Pferd. Komm, wir gehen. Wohin? Heute Abend schlagen wir vielleicht weit in den Warmen, im Trockenen. Mit vollem Bauch. Im Horn. Dann lohnt es sich zu warten. Nicht die ganze Nacht. Es ist noch Tag. Ich hab Hunger! Willst du eine gelbe Rübe? Gibt's nichts anderes? Du musst noch ein paar weiße haben. Gib mir eine gelbe. Das ist eine weiße. Oh, Verzeihung. Ich hätte geschworen, dass es eine gelbe wäre. Das sind alles weiße. Du hast die letzte wohl gegessen. Warte, da ist sie. Da, mein Lieber. Gib die Weiße wieder her. Geh sparsam damit um, es gibt keine mehr. Ich hab dich was gefragt. So? Hast du mir geantwortet? Schmeckt dir die Rübe? Sie ist süß. Umso besser, umso besser. Was wolltest du wissen? Ich komm nicht mehr drauf. Und das ärgert mich. Sag mal, es fällt mir wieder ein. Verstehe nichts. Ich frage, ob wir gebunden sind. Gebunden? Gebunden! Wie gebunden? An Händen und Füßen. Aber an wen? Durch wen? An deinen guten Mann. An Godot? Gebunden an Godot? Wie kommst du darauf? Nie im Leben. Noch nicht. Heißt er Godot? Ich glaube. Ja. Es ist eigenartig. Je weiter man kommt, umso schlechter schmeckt's. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Das heißt? Ich gewöhne mich nach und nach an den Dreck. Ist es das Gegenteil? Eine Frage des Temperaments. Des Charakters. Man kann nichts dafür. Man kann machen, was man will. Was man ist. Man kann sich winden, wie man Im will. Im Grunde ändert sich nichts. Nichts zu machen. Willst du sie aufessen? Hey! Alter! Jetzt wird es dem Zweiergespräch ein Vier-Personen-Stück. Pozzo kommt, der Herr, mit Lucky seinem Knecht, Karl Radatz und Klaus Herrn. Regieanweisung: Wladimir und Estragon wenden sich eng umschlungen mit eingezogenen Köpfen von der drohenden Gefahr ab und warten. Lucky um den Hals den Strick geschlungen, an dem Pott zu ihm führt, bleibt lange stumm, bis er den Mund aufmacht. Er trägt in der rechten Hand Koffer und Klappstuhl, links Mantel und Esskorb mit Brot und Fleisch, zwischen den Zähnen die Peitsche, mit der Pott so gerne knallt. Lucky sieht jämmerlich aus, ohne Klage, ganz erloschen. Gleich wird er mit seiner Last zu Boden stürzen. Wladimir und Estragon, jetzt mit Becketts eigenen Worten, Wladimir und Estragon schauen ihn an und sind unschlüssig, ob sie ihm zu Hilfe eilen oder ob sie sich aus Angelegenheiten, die sie nichts angehen, heraushalten sollen. Silber! Zurück! Lass mich los! Was ist? Er ist besser. Bleib mir gegenüber. Wer? Und du? Ich stelle mich vor. Potzer. Ach was? Ich sagte Godot. Ach was? Mein Herr, sind Sie vielleicht Herr Godot? Ich bin Potzer! Der Name sagt Ihnen nichts. Ich frage Sie, ob der Name Ihnen nichts sagt. Pozzo! Pozzo! Ach, Pozzo, ja, Pozzo! Pozzo oder Bozzo? Pozzo! Nein, ich wüsste nicht. Ich habe eine Familie Gozzo gekannt. Die Mutter arbeitet am Stickrahmen. Wie sind ich von hier, mein Herr? Sie sind aber doch menschliche Wesen, wie ich sehe. Von derselben Gattung wie ich. Von derselben Gattung wie Pozzo. Göttlicher Abstammung. Wer ist Godot? Godot? Sie haben mich für Godot gehalten. Oh nein, mein Herr, nicht einen einzigen Augenblick. Wer ist das? Ja, das ist ein Bekannter. Ach was, ich bitte dich, wir kennen ihn kaum. Gewiss, wir kennen ihn nicht sehr gut, aber immerhin. Ich für meinen Teil würde ihn nicht wiedererkennen. Sie haben mich für ihn gehalten. Das heißt, die Dunkelheit, die Schwäche, das Warten. Ich kann nicht auf deinen Moment. Hören Sie nicht auf ihn, mein Herr. Hören Sie nicht auf ihn. Das Warten. Sie warteten also auf ihn. Das heißt, hier! Auf meinem Grund und Boden! Wir machten uns nichts Böses dabei. Es war in guter Absicht. Die Straße gehört allen. Das haben wir uns auch gesagt. Es ist eine Schande! Aber es ist so. Man kann es nicht ändern. Sprechen wir nicht mehr darüber! Aufschreien! Jedes Mal, wenn er hinfällt, schläft er ein. Aufgeacht! Zurück! Halt! Köpfe! Meine Freunde, ich bin glücklich, Sie getroffen zu haben. Ganz gewiss! Aufrichtig glücklich, Lehrer! Halt! Der Weg ist weit. Wenn man ganz allein unterwegs ist, wären 6 Stunden. Ja, das stimmt. 6 Stunden hintereinander, ohne einer Menschenseele zu begegnen, Mathe. Halt das fest. Geht ein frischer Wind. Patrick! Sehen Sie, meine Freunde, ich kann nicht lange auf die Gesellschaft von meinesgleichen verzichten. Selbst dann, wenn sie mir nur unvollkommen gleichen. Lehrer? Halt. Zurück. Weiter. Halt. Darum werde ich mit Ihrer Erlaubnis, einen Augenblick bei Ihnen verweilen, bevor ich mich weiter vorwärts wage. Komm! Die frische Luft zehrt. Komm! Weiter weg. Halt! Er stinkt. Auf unser aller Wohl! Was hat er? Er sieht müde aus. Warum setzt er sein Gepäck nicht ein? Weiß ich das? Vorsicht! Sollen wir ihn mal ansprechen? Guck dir das an. Was ihm heißt. Tatsächlich. Ganz gut. Macht der Strick. Es reicht nicht zu machen. Der Knoten nicht zu ändern. Er ist nicht übel, findest du? Etwas verweist mich. Er sabbert. Es bleibt nicht aus. Er scheut. Ist vielleicht ein Idiot. Ein Kretter. Er hat bestimmt einen Kropf. Das ist nicht wahr. Er schnauft. Das ist klar. Und seine Augen? Was ist damit? Wellen hervor. Für mich ist er ein Verreiter. Das ist nicht gesagt. Frag ihn mal was. Meinst du? Was kann da schon passieren? Entschuldigen Sie. Lauter. Entschuldigen Sie, bitte. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sehen Sie nicht, dass er sich ausruhen will? Komm! Komm! Jetzt geht's mir besser. Mein Herr. Was ist denn, mein Sohn? Essen Sie, brauchen Sie die Knochen nicht mehr, mein Herr? Konntest du nicht... Was denn, was denn, was denn? Da ist doch nichts dabei. Ob ich die Knochen brauche? Nein. Ich persönlich brauche sie nicht mehr. Aber eigentlich stehen sie dem Träger zu. Ihn müssen sie also darum bitten. Bitten Sie doch, bitten Sie ihn, nur keine Angst, er wird es Ihnen sagen. Entschuldigen Sie, mein Herr. Man spricht mit dir, Schwein, antworte! Los. Entschuldigen Sie, mein Herr, die Knochen wollen Sie. Mein Herr, antworte, willst du sie oder willst du sie nicht? Sie gehören Ihnen. Merkwürdig. Das ist sicher das erste Mal, dass er einen Knochen verschmäht. Ich hoffe nicht, dass er sich den Spaß erlaubt, mir krank zu werden. Es ist eine Schande. Spielen Sie auf etwas Bestimmtes an? Einen Menschen so behandeln, das finde ich ein menschliches Wesen. Nein, das ist eine Schande. Ein Skandal. Sie sind hart. Wie alt sind Sie, ohne indiskret zu sein? 60, 70, wie alt mag er sein? 11. Ich bin indiskret. Ich werde Sie verlassen. Ich bedanke mich für die Unterhaltung. Es sei denn, ich rauchte eine Pfeife mit Ihnen. Was sagen Sie dazu? Oh, ich bin nur ein mäßiger Raucher. Ein ganz mäßiger Raucher. Davon bekomme ich Herzklopfen. Es kommt von Nikotin. Man nimmt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in sich auf. Was soll man machen? Aber vielleicht sind Sie nicht Raucher. Ja? Nein? Ist ja auch lebenswertlich. Aber wie soll ich jetzt, nachdem ich aufgestanden bin, ungezwungen wieder Platz nehmen, ohne dass es aussieht, als würde ich, wie soll man sagen, weiß werden. Sie sagten, Sie haben womöglich nichts gesagt. Ist ja auch unbedeutend. Mal sehen. Jetzt geht's mir besser. Schon? Moment! Stuhl! Weiter. Da. So. Ich setze wieder. Gehen wir. Ich hoffe, dass Sie sich durch mich nicht verjagen lassen. Bleiben Sie noch etwas. Es wird Ihnen nicht leid tun. Wir haben Zeit. Ich gehe. Überlegen Sie, bevor Sie eine Dummheit machen. Angenommen, Sie gingen jetzt, solange es noch Tag ist. Denn es ist immerhin noch Tag. Gut. Was würde dann aus Ihrer Verabredung mit diesem, Gono, na, Sie wissen ja, wen ich meine, von dem Ihre Zukunft abhängt. Jedenfalls, Ihre nächste Zukunft. Woher wissen Sie das? Sie da, er spricht wieder mit mir. Schließlich werden wir noch gute Freunde. Warum setzt er sein Gepäck nicht ab? Ich wäre auch glücklich, ihn zu treffen. Je mehr Leute ich treffe, umso glücklicher bin ich. Durch die unscheinbarste Kreatur kann man sich fortbilden, reicher werden, sein Glück besser genießen lernen. Sogar Sie. Wer weiß, sogar Sie hätten mir vielleicht etwas gegeben. Warum setzt er sein Gepäck nicht ab? Aber es würde mich wundern. Man hat Ihnen eine Frage gestellt. Eine Frage? Wer? Welche? Gerade sagten Sie noch, zittert mein Herz um mir. Jetzt stellen Sie mir Fragen. Hui! Das wird übel enden. Ich glaube, dass er jetzt zuhört. Was? Du kannst ihn jetzt fragen. Er ist darauf gefasst. Was soll ich ihn fragen? Warum er sein Gepäck nicht absetzt. Das frage ich mich auch. Frag ihn doch los. Sie fragen mich, warum er sein Gepäck nicht absetzt, wie Sie sagen. Eben. Sie meinen dasselbe. Er schnappt nach Luft wie ein Seehund. Ich werde Ihnen antworten. Ich muss Sie jedoch bitten, still zu sein. Sie machen mich ja nervös. Komm her, was geht? Er will was sagen. Ausgezeichnet. Sind alle da? Schauen mich alle an? Schau mich an, Schwein! Ausgezeichnet. Ich bin soweit. Hört alles zu? Weiter vor. Ist alles soweit? Wird's bald? Ich möchte nicht ins Leere sprechen. Gut. Also. Ich gehe. Was war es noch, wonach Sie mich gefragt haben? Warum er. Fallen Sie mir nicht ins Wort! Wenn wir alle gleichzeitig reden, kommen wir nie weiter. Was sagte ich noch? Na, was sagte ich noch? Gepäck, warum immer halten, niemals absetzen? Warum? Ach so, Sie hätten es ihr sagen sollen. Warum ihr? Es sich nicht bequemer. Versuchen wir klar zu sehen. Darf er es nicht? Doch. Er will also nicht. Ist doch logisch. Und warum will er nicht? Meine Herren, ich werde es Ihnen sagen. Pass auf. Um mich zu beeindrucken, damit ich ihn behalte. Wie bitte? Na, ich habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Er versucht mich weich zu machen, damit ich darauf verzichte, mich von ihm zu trennen. Nein, es stimmt nicht ganz. Wollen Sie ihn loswerden? Er will mich klein kriegen. Aber er kriegt mich nicht. Wollen Sie ihn loswerden? Er bildet sich ein. Wenn er sich als ein guter Träger zeigt, wäre ich geneigt, ihn auch in Zukunft in dieser Eigenschaft zu verwenden. Wollen Sie ihn nicht mehr haben? Er trägt nämlich wie ein Schwein. Es ist nicht sein Fach. Wollen Sie ihn loswerden? Er malt sich aus, dass ich meinen Entschluss bedauern könnte, wenn ich ihn so unermüdlich sehe. Das ist seine elende Berechnung. Als ob ich Mangel an Knechten hätte. Atlas! Ja, Petrus, so. So, ich glaube, Ihre Frage beantwortet zu haben. Haben Sie noch andere? Wollen Sie ihn loswerden? Bedenken Sie, dass ich in seiner Haut stecken könnte. Und er in meiner, wenn der Zufall es nicht anders gewollt hätte. Jedem das sein. Wollen Sie ihn los? Wie bitte? In der Tat. Aber anstatt ihn fortzujagen, wie ich gekonnt hätte, ich meine, anstatt ihn einfach mit Fußtritten vor die Tür zu setzen, bringe ich ihn. So gut bin ich nun mal. Zum Salvatormarkt, wo er hier noch etwas einbringen wird. Offen gestanden, solche Wesen fortjagen ist unmöglich. Das Beste wäre, sie einfach zu töten. Er weint. Die alten Hunde haben mehr Ehrgefühl. Trösten Sie ihn, da Sie ihn schon beklagen. Dann nehmen Sie! Wischen Sie ihm die Augen, dann fühlt er sich nicht so einsam. Gib her, ich mach das schon. Dann machen Sie schnell, er weint schon bald nicht mehr. Ah! Ah! Du Lustig, mein Hund! Er hat eins verpasst. Taschentuch! Lass ihn! Ich habe Ihnen gesagt, dass er Fremde nicht leiden kann. Er blutet. Ein gutes Zeichen. Er weint nicht mehr. Sie haben ihn sozusagen abgelöst. Die Tränen der Welt sind unvergänglich. Für jeden, der anfängt zu weinen, hört irgendwo ein anderer auf. Genauso ist es mit dem Lachen. Sagen wir also nichts Schlechtes von unserer Epoche. Sie ist nicht unglücklicher als die Vergangenen. Sagen wir auch nichts Gutes von ihr. Sprechen wir nicht davon. Es ist wahr, dass die Bevölkerung zugenommen hat. Wird es denn gar nicht machen? Wer mir all diese schönen Sachen beigebracht hat, er Lucky. Ohne ihn hätte ich nie an etwas anderes gedacht und nie etwas anderes gefühlt, als die niederen Dinge, mit denen ich beruflich zu tun habe, als... Sehr unrichtig. Das Schöne, die Gnade, die allerletzten Wahrheiten waren so hoch für mich, das wusste ich. Darum habe ich mir einen Knuck genommen. Einen Knuck? Das sind jetzt bald 60 Jahre her. Ja. Bald 60. Das würde man nicht sagen. Nicht wahr? Neben ihm sehe ich aus wie ein junger Mann. Nicht? Hund! Schauen Sie jetzt mal her. Haben Sie gesehen? Und Sie jagen ihn nun fort? Einen so alten, einen so treuen Diener? Scheißkerl! Nachdem Sie ihm das Mark ausgesogen haben, werfen Sie ihn weg wie eine Bananenschale? Geben Sie zu. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr ertragen, was er macht. Ich könne nichts wissen. Es ist schrecklich. Er muss gehen. Ich kann nicht mehr. Ich werde verrückt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nicht mehr. Es ist schrecklich. Er wird verrückt. Er muss gehen. Wie kommen Sie dazu? Eine Schande. Ein so guter Herr, ihn so leiden zu lassen nach so vielen Jahren. Wahrhaftig. Früher war er nett zu mir. Er half mir. Er zerstreute mich. Er war mein guter Geist. Jetzt bringt er mich um. Will er ihn ersetzen? Ich weiß nicht. Frag ihn mal. Meine Herren, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Verzeihen Sie bitte, vergessen Sie das alles. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Aber Sie können sicher sein, dass kein wahres Wort daran war. Sehe ich so aus wie einer, dem man leid lässt? Ich, na hören Sie mal. Was habe ich mit meiner Pfeife gemacht? 13. Abend. Unvergesslich. Noch nicht vorbei. Es sieht so aus. Es fängt erst an. Es ist schrecklich. Wie im Theater. Zirkus. Im Varieté. Im Zirkus. Hab ich nur mit meiner Bruyère gemacht? Ist ja toll. Er hat seinen Rotzkocher verloren. Ich komme gleich wieder. Durch die Kantine links. Halt mir den Platz frei. Ich habe meine Abdullah verloren. Da lacht dich drum. Haben Sie vielleicht gesehen, wo... Oh, der ist weg. ohne mir auf Wiedersehen zu sagen. Das ist nicht nett von ihm. Sie hätten ihn zurückhalten sollen. Er hat sich selbst zurückgehalten. Ah, ist was anderes. Kommt Sie her! Wozu? Sie werden schon sehen. Soll ich aufstellen? Kommt Sie schnell! Sehen Sie. Oje, oje. Vorbei. Er ist nicht zufrieden. Du hast tolle Sachen verpasst. Schade. Er wird friedlich. Übrigens, alles wird friedlich. Ein süßer Friede sinkt herab. Hören Sie? Pan schläft. Wird es denn gar nicht Nacht? Sie wollen nicht vorher weggehen. Ja, das aber heißt... ganz natürlich, ist doch ganz natürlich. Ich würde auch an Ihrer Stelle, wenn ich eine Verabredung mit einem Gonno, lassen Sie wissen, ja, wer ich meine. Dann würde ich auch die tiefe Nacht abwarten, bevor ich es aufgeben würde. Ich möchte mich gerne wieder hinsetzen. Aber ich weiß nicht recht, wie ich es machen soll. Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht, wenn Sie mich darum bitten würden. Worum? Wenn Sie mich bitten würden, wieder Platz zu nehmen. Wäre Ihnen damit gedient? Ich meine schon. Was soll los? Nehmen Sie doch wieder Platz, mein Herr. Ich bitte Sie darum. Nein, nein, das ist die Mühe nicht wert. Nicht locker lassen! Aber ich bitte Sie, bleiben Sie doch nicht so stehen. Sie werden Sie doch erkennen. Glauben Sie? Aber gewiss, ganz gewiss. Sie haben wahrscheinlich recht. Vielen Dank, mein Lieber. So. Ich sitze wieder. Aber es wird Zeit, dass ich Sie verlasse, wenn ich nicht zu spät kommen will. Die Zeit ist stehen geblieben. Glauben Sie das nicht, mein Herr? Glauben Sie das nicht? Alles, was Sie wollen, nur das nicht. Er sieht heute alles schwarz. Bis auf das Firmament. Nur Geduld, es wird schon kommen. Aber ich merke es, Sie sind nicht von hier. Sie wissen noch nicht, was das ist, eine Dämmerung hierzulande. Soll ich es Ihnen sagen? Ich möchte Sie gerne zufriedenstellen. Was sagte ich noch? Kommen wir gehen. Ach ja, die Nacht. Schauen Sie mal. Willst du den Himmel wohl anschauen, Schwein? Das genügt. Was ist daran so außergewöhnlich für einen Himmel? Er ist blass und leuchtend wie jeder Himmel um diese Tageszeit, um diese Jahreszeit, bei diesem breiten, bei schönem Wetter. Vor einer Stunde ungefähr, nachdem er uns seit, sagen wir, 10 Uhr morgens, unermüdlich mit Fluten roten und weißen Lichtes überströmt hat, begann er seinen Glanz zu verlieren, blasser zu werden, immer etwas blasser und noch etwas blasser, bis es aus nicht mehr geht. Aber hinter diesem Schleier süßen Friedens galoppiert die Nacht und überfällt uns. Ganz einfach, in dem Augenblick, wo wir... am wenigsten darauf gefasst sind. So geht es eben auf dieser verfluchten Erde. Sobald man Bescheid weiß, kann man sich gedulden. Weiß man, woran man sich halten soll. Kein Grund mehr zur Unruhe. Man braucht nur zu wachen. Wir haben es bald raus. Wie fanden Sie mich? Gut? Mittelmäßig? Leidlich? Nicht besonders? Gerade raus. Schlecht. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Sie, mein Herr? Danke, meine Herren. Ich brauche die Ermutigung so sehr. Fiel etwas ab gegen Ende. Haben Sie es nicht gemerkt? Vielleicht ein klein wenig. Ich glaube, das gehörte dazu. Es liegt an meinem schwachen Gedächtnis. Es passiert aber auch gar nichts. Langweilen Sie sich. Kann man wohl sagen. Und Sie, mein Herr? Es ist kein reines Vergnügen. Meine Herren, Sie waren anständig zu mir. Aber nein. Aber ja doch. Sie waren korrekt. Sodass ich mich frage, was kann ich meinerseits für diese guten Leute tun, die sich so langweilen. Ein paar Mark kämen uns schon gut zu Start. Wir sind keine Bettler. Was könnte ich tun, so frage ich mich, damit die Zeit Ihnen nicht so lange wird. Ich habe Ihnen Knochen gegeben, ich habe Ihnen von diesem und jenem erzählt, ich habe Ihnen die Dämmerung erklärt, das steht fest. Und das ist nicht mal alles. Aber genügt es, das quält mich eben. Genügt es. Ein paar Groschen tut's auch. Schweig! Ich bin auf dem besten Wege dazu. Genügt es. Wahrscheinlich. Aber ich bin großzügig. Heute. Das ist meine Art. Umso schlimmer für mich. Denn ich werde leiden. Das ist sicher. Was wollen Sie lieber? Soll er tanzen? Soll er singen? Soll er rezitieren? Soll er... denken soll er. Wer? Können Sie etwa denken, Sie? Er denkt. In der Tat, mit lauter Stimme. Früher dachte er sogar recht hübsch. Ich konnte ihm stundenlang zuhören. Jetzt? Naja. Nicht zu ändern. Als dann. Soll er uns etwas denken? Mir wäre es lieber, wenn er tanzte. Das wäre lustiger. Nicht unbedingt. Nicht wahr, Didi? Das wäre doch lustiger. Ich möchte ihn gern denken hören. Er könnte vielleicht zuerst tanzen und dann denken. Wenn das nicht zu viel von ihm verlangt ist. Ist das möglich? Aber sicher nichts leichter als das. Ist übrigens die natürliche Reihenfolge. Lassen Sie ihn also tanzen. Dann tanze, Schreibigel! Lucky bleibt auf der Stelle, mit spärlichen, plumpen, müden Bewegungen von Armen und Beinen. Ist das alles? Weiter! Ja, mein Guter, das kann ich auch mit etwas Übung. Er ist müde. Hui! Früher tanzte er die Farandole, die Allée, den Brawl, den Jeet, den Fandango und sogar den Hornpipe. Der sprang dabei. Jetzt macht er nur noch das. Wissen Sie, wie er es nennt? Den Netztanz. Er bildet sich ein, sich in einem Netz verfangen zu haben. Es geschieht nichts. Keiner kommt, keiner geht, es ist schrecklich. Lassen Sie ihn denken. Geben Sie ihm seinen Hut. Seinen Hut? Ohne Hut kann er nicht denken. Gib ihm seinen Hut. Ich nach dem Tritt, den er mir verpasst hat? Niemals. Ich werde ihn ihm selbst geben. Er soll ihn sich doch holen. Es ist besser, wenn man ihn ihm gibt. Ich werde ihn ihm geben. Sie müssen ihn ihm aufsetzen. Er soll ihn sich doch selbst aufsetzen. Es ist besser, wenn man ihn ihm aufsetzt. Ich werde ihn ihm aufsetzen. Worauf wartet er noch? Gehen Sie weiter weg. Denke, Schwein! Hör auf! Weiter vor! Halt! denke. Andererseits in Anbetracht. Hör auf! Zurück! Halt! Hui! Denke! Aufgrund der sich aus den letzten öffentlichen Arbeiten von Poisson und Wattmann ergebenden Existenz eines persönlichen Gottes, qua qua qua qua, mit weißem Bart, qua qua, außerhalb von Zeit und Raum, der aus der Höhe seiner göttlichen Apathie, göttlichen Atambie, göttlichen Aphasie uns lieb hat, bis auf einige Ausnahmen. Man weiß nicht warum, aber das kommt noch. Und so wie die göttliche Miranda leidet mit denen, die man weiß nicht warum, aber man hat ja Zeit, in der Folterkammer sind, in dem Feuer, dessen Flammen, wenn es auch noch ein wenig dauert, und wer kann daran zweifeln, endlich alles in die Luft sprengen, nämlich die Hölle an den Himmel drängen, der so blau, manchmal noch heute, und ruhig, so ruhig, von einer Ruhe, die, wenn auch sporadisch, nichtsdestoweniger willkommen ist. Aber greifen wir nicht vor. Und andererseits, in Anbetracht, dass im Anschluss an die unvollendeten Forschungen, aber greifen wir nicht vor, die unvollendeten Forschungen nichtsdestoweniger primiert von der Akademie der Anthropopometrie in Burg am Berg von Testu und Conard festgestellt wurde, bei Ausschaltung aller Fehlerquellen bis auf die von menschlichen Berechnungen untrennbaren Irrtümer, dass im Anschluss an die unvollendeten Forschungen von Testu und Conard festgestellt wurde, was folgt, aber greifen wir nicht vor, man weiß nicht warum, im Anschluss an die Arbeiten von Poisson und Wattmann es ebenso klar erscheint, wie im Hinblick auf die Bemühungen von Fartow und Belcher, unvollendet, man weiß nicht warum, von Testu und Conard, unvollendet wird deutlich, dass der Mensch, im Gegensatz zu der entgegengesetzten Meinung, dass der Mensch in Burg von Testu und Conard, dass der Mensch in Kürze, trotz der Fortschritte der Ernährung und der Abschaffung des Stuhlgangs im Begriff ist, abzumagern. Und zugleich parallel verlaufen, man weiß nicht warum, trotz der Blüte der Leibesübungen, der Praxis der Sportart, wie Tennis, Fußball, Rennen zu Fuß mit dem Fahrrad, Schwimmen, Reiten, Fliegen, Siegen, Tennis, Kegeln, Kunstlauf auf Eis und Asphalt, Tennis, Fliegen, Sport, Wintersport, Sommersport, Herbstsport, Tennis auf Rasen, auf Tannen und auf festem Boden, Fliegen, Tennis, Hockey, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, Penicillin und Surrogate. Kurz, ich wiederhole zugleich parallel verlaufend, kleiner zu werden, man weiß nicht warum, trotzdem es, ich wiederhole, Fliegen, Golf mit 9, mit 18 Löchern, Tennis auf Eis, kurz, man weiß nicht warum, am Rhein und Ruhr, Rhein und Main und Ruhr zugleich parallel verlaufen, man weiß nicht warum, abzumagern, einzulaufen, ich wiederhole, Ruhr, Main, kurz, mit glattem Verlust pro Nase, seit Gottscheds Tod, von 2 Fingern 100 Gramm pro Nase, Kopf gesagt, durchschnittlich ungefähr runde Zahlen, gutes Gewicht, Lebengewicht ohne Schuh in Oldenburg, man weiß nicht warum, kurzendlich, gar nicht wichtig, die Dinge sind so. Und wenn man andererseits dabei bedenkt, was noch schlimmer ist, dass daraus hervorgeht, was noch schlimmer ist, dass im Lichte der laufenden Untersuchungen von Steinwick und Petermann daraus hervorgeht, was noch schlimmer ist, dass im Lichte der aufgegebenen Versuche von Steinwick und Petermann, dass auf dem Lande, im Gebirge und am Rande des Meeres, der Ströme, des Wassers und des Feuers, die Luft dieselbe ist und die Erde, nämlich die Luft und die Erde, bei der großen Kälte die Luft und die Erde, gut für die Steine, bei der großen Kälte, leider, in dem siebenten Säkulum ihrer Ära, der Äther, die Erde, das Meer, gut für die Steine, in den großen Tiefen, bei der großen Kälte, zu Wasser, zu Lande und in der Luft, leider. Ich wiederhole, man weiß nicht warum, trotz Tennis, die Dinge sind so, man weiß nicht warum. Ich wiederhole, Zum Folgenden, kurzendlich, leider, zum Folgenden. Gut für die Steine, wer kann daran zweifeln? Ich wiederhole, aber greifen wir nicht vor, ich wiederhole, der Kopf. Zugleich parallel verlauft, man weiß nicht warum, trotz Tennis zum Folgenden. Der Bart, die Flammen, die Tränen, die Steine, so blau, so ruhig, leider, der Kopf. In Oldenburg, trotz Tennis Bemühungen, aufgegebene, unvollendete, noch schlimmer, die Steine kurz, ich wiederhole, leider, aufgegebene, unvollendete, der Kopf, in Oldenburg, trotz Tennis, der Kopf, leider, die Steine, Connor, Tennis, Steine, so ruhig, Connor, unvollendete! Den Hut! Das war die Rache. Geben Sie her. Wladimir und Estragon raufen sich um Luckys Hut. Pozzo reißt ihn schließlich an sich und trampelt so darauf herum. Jetzt denkt er nicht mehr. Wie wird er sich denn orientieren? Ich werde ihn schon orientieren. Lucky wird noch mit Fußtritten traktiert, wenn er schon reglos am Boden liegt. Und dann versuchen die Landstreicher mehrfach, ihn aufzurichten. Aufschreiben! Er ist vielleicht tot. Sie bringen ihn noch um. Auf, Ass! Helfen Sie mir! Aber wie? Heben Sie ihn auf! Er tut's extra. Man muss ihn stützen. Los, heben Sie ihn auf. Ich hab's satt. Komm, wir versuchen's noch mal. Wofür hält er uns? Komm. Lassen Sie ihn nicht los. Bleiben Sie so stehen. Halten Sie ihn gut fest. Oh, lassen Sie ihn nicht los. Halten Sie ihn weiter fest. So, jetzt können Sie ihn loslassen. Voran! Er kann marschieren. Vielen Dank, meine Herren. Und lassen Sie mich Ihnen wünschen. Na, sowas. Wo habe ich bloß meine Uhr hingesteckt? Oh. Eine echte Sprungdeckeluhr, meine Herren. Mit Sekundenzeiger. Ein Geschenk von meinem Opa. Sie ist vielleicht runtergefallen. Sowas. Nein, sowas. Sie steckt vielleicht in ihrer Westentasche. Moment mal! Ich höre nichts. Kommen Sie, hören Sie. Ich meine, man müsste das Ticken hören. Ruhe! Ich höre was. Wo? Ist das Herz. Verflucht nochmal! Ruhe! Vielleicht ist sie stehen geblieben. Wer von Ihnen riecht so schlecht? Er stinkt aus dem Mund, ich an den Füßen. Ich verlasse Sie. Und Ihre Rundeckeluhr? Ich hab sie wohl im Schloss liegen lassen, auf dem Flügel. Also adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Und vielen Dank auch. Wir danken Ihnen. Nichts zu danken. Doch. Nein. Doch, nein. Ich komme einfach nicht weg von hier. C'est la vie. Sie gehen in die falsche Richtung. Ich muss einen Anlauf nehmen. Gehen Sie aus dem Weg! Los! Los! Schneller! Schneller! Stuhl! Aufschreien! Los! Los! Adieu! Zeit vergangen. Sie wäre sowieso vergangen. Ja, aber langsam. Und was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Goethe. Ach ja. Sie haben sich sehr verändert. Wer? Die beiden. Das ist es. Lass uns ein bisschen Konversation machen. Findest du nicht, dass sie sich sehr verändert haben? Ist möglich. Nur wir ändern uns nie. Möglich? Es ist sicher. Du hast sie doch gut gesehen. Wenn du willst, aber ich kenne sie nicht. Natürlich kennst du sie. Ich kenne sie nicht! Wir kennen sie, sage ich dir. Du vergisst alles. Es sei denn, dass es nicht dieselben sind. Beweis? Sie haben uns nicht erkannt. Das will nichts heißen. Ich habe auch so getan, als würde ich sie nicht erkennen. Und uns erkennt man sowieso nie. Hör auf. Man müsste... Au! Au! Es sei denn, dass es nicht dieselben sind. Gigi, es ist der andere Fuß. Mein Herr? Es geht wieder los. Komm her, mein Junge. Herr Albert? Hier bin ich. Was willst du? Komm her. Du sollst herkommen, wurde gesagt. Was ist denn? Herr Godot. Natürlich. Du sollst herkommen, wurde gesagt. Komm her. Warum kommst du so spät? Bringst du eine Nachricht von Herrn Godot? Ja. Dann mal los. Warum kommst du so spät? Lass ihn in Ruhe. Halt dich draus. Weißt du, wie spät es ist? Es ist nicht meine Schuld. Ist vielleicht meine? Ich hatte Angst. Angst? Wovor? Vor uns? Antworte! Ich weiß schon, die anderen haben ihm Angst eingejagt. Wie lange bist du schon hier? Schon eine Weile. Du hattest Angst vor der Peitsche? Ja. Vor dem Geschrei? Ja. Vor den beiden Herren? Ja. Kennst du sie? Nein. Bist du von ihm? Ja. Du bist alles gelogen. Sag uns die Wahrheit! Lass ihn doch in Ruhe! Was hast du nur? Was hast du? Ich bin unglücklich. Nicht möglich! Seit wann? Ich hatte es vergessen. Das Gedächtnis spielt uns solche Streiche. Schon mal gesehen, nicht wahr? Ich weiß nicht. Kennst du mich nicht? Nein. Warst du gestern nicht hier? Nein. Kommst du zum ersten Mal? Ja. Das sagt man so. Na ja, weiter. Herr Godot hat mir gesagt, Ihnen zu sagen, dass heute Abend nicht kommt, aber bestimmt morgen. Ist das alles? Ja. Arbeitest du für Herrn Godot? Ja. Was machst du denn? Ich hüte die Ziegen. Ist er gut zu dir? Ja. Schlägt er dich nicht? Nein, mich nicht. Wen schlägt er denn? Er schlägt meinen Bruder. Ach, du hast einen Bruder? Ja. Was macht er denn? Er hütet die Schafe. Und warum schlägt er dich nicht? Ich weiß nicht. Er hat dich wohl lieb. Ich weiß nicht. Gibt er dir genug zu essen? Gibt er dir gut zu essen? Ziemlich gut. Du bist nicht unglücklich. Verstehst du mich? Ja. Na und? Ich weiß nicht. Du weißt nicht, ob du unglücklich bist oder nicht? Nein. Genauso wie ich. Wo schläfst du denn? Auf dem Boden. Mit deinem Bruder? Ja. Im Heu? Ja. Gut. Dann geh nur. Was soll ich Herrn Godot sagen? Sag ihm, dass du uns gesehen hast. Du hast uns doch gut gesehen, nicht wahr? Was machst du da? Dasselbe wie du. Ich gucke in den Mond. Ich meine mit deinen Schuhen. Die lasse ich stehen. Es kommt wohl ein anderer, genauso. Genauso wie ich, aber mit kleineren Füßen. Und ist glücklich darüber. Du kannst aber nicht barfuß laufen. Jesus hat es getan. Jesus, was soll denn das heißen? Du willst dich doch wohl nicht mit ihm vergleichen. Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit ihm verglichen. Aber da unten war es warm. Es war schön. Ja, und man kreuzigte schnell. Wir haben hier nichts mehr verloren. Anderswo auch nicht. Nochmal, Koko, sei nicht so. Morgen geht's wieder besser. Wieso? Hast du nicht gehört, was der Junge gesagt hat? Nein. Er hat gesagt, dass Godot morgen bestimmt kommt. Das sagt dir wohl nicht. Also brauchen wir nur hier zu warten. Du bist verrückt. Wir müssen irgendwo unterkommen. Komm. Schade, dass wir gar keinen Strick haben. Komm, es wird kalt. Hilf mir daran denken, dass ich morgen einen Strick mitbringe. Ja, komm. Wie lange dauert es nun schon, dass wir immer zusammen sind? Ich weiß nicht. 50 Jahre vielleicht. Erinnerst du dich an den Tag, an dem ich in den Rhein gesprungen bin? Wir waren bei der Weinlese. Du hast mich herausgefischt! Das ist längst begraben und vergessen. Meine Kleider haben in der Sonne getrocknet. Denk doch nicht mehr daran. Komm. Warte. Mich friert. Ich frage mich, ob wir nicht besser allein geblieben wären. Jeder für sich. Wir waren nicht für denselben Weg gemacht. Nicht sicher. Nein. Nichts ist sicher. Wir können noch auseinandergehen, wenn du meinst, dass es besser wäre. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Nein, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Also? Wir gehen? Gehen wir. Sie gehen nicht von der Stelle. Der Junge, gespielt von Thorsten Sense, ist fort. Ende des ersten Aktes. Und jetzt im zweiten Akt, wir zitieren Beckett, am nächsten Tag, um dieselbe Zeit, an derselben Stelle. Der Baum trägt einige Blätter. Wladimir prüft die Schuhe, die an der Rampe stehen. Ob es noch die von Estragon sind, denn Estragon ist gestern Abend barfuß weggegangen. Barfuß wird er gleich wiederkommen. Dann singt Wladimir. Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund zu Brei. Da kamen die anderen Hunde und gruben ihm ein Grab. Und setzten ihm ein Grabstein, worauf geschrieben stand: Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund zu Brei. Da kamen die anderen Hunde und gruben ihm ein Grab. Du schon wieder. Komm, lass dich umarmen. Hier mich nicht ab. Soll ich gehen? Gogo. Hat man nicht geschlafen? Gogo. Wo warst du diese Nacht? Rühr mich nicht ab. Nichts fragen, nichts sagen. Bleib bei mir. Hab ich dich jemals allein gelassen? Du hast mich gehen lassen. Schau mich an. Schau mich an, sag ich! Was für ein Tag! Wer hat dich so zugerichtet? Erzähl doch! Wieder ein Tag weniger. Noch nicht. Für mich ist er vorbei. Ganz gleich, was passiert. Du hast soeben gesungen, ich habe es gehört. Du hast recht, ich erinnere mich. Das hat mir wehgetan. Ich sagte mir, er ist allein. Er meint, ich sei für immer weg. Und er singt. Man ist nicht der Herr seiner Launen. Ich fühle mich schon den ganzen Tag in bester Form. Ich brauchte diese Nacht nicht aufzustehen, nicht ein einziges Mal. Siehst du, du pisst besser, wenn ich nicht da bin. Du fehltest mir und dabei war ich doch zufrieden. Ist das nicht merkwürdig? Zufrieden? Das ist vielleicht nicht das richtige Wort. Und jetzt? Jetzt, ja, da bist du wieder. Da sind wir wieder. Da bin ich wieder. Siehst du, es geht dir schlechter, wenn ich da bin. Ich auch. Ich fühle mich auch wohler, wenn ich allein bin. Warum bist du denn wiedergekommen? Ich weiß nicht. Aber ich weiß es, weil du dich nicht wehren kannst. Ich hätte dich nicht schlagen lassen. Du hättest nichts daran machen können. Wieso? Es waren 10. Was? Ich meine, dass ich dich vor der Gefahr, geschlagen zu werden, bewahrt hätte. Ich habe nichts gemacht. Warum haben sie dich denn geschlagen? Ich weiß nicht. Nein, weißt du, Gogo, es gibt Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Ich aber wohl. Das musst du doch spüren. Ich sage dir, dass ich nichts gemacht habe. Kann sein. Aber es kommt ganz darauf an, wie man das macht, wenn man seine Haut liebt. Also reden wir nicht mehr darüber, da bist du wieder und ich bin ganz zufrieden. Es waren 10. Du musst eigentlich auch zufrieden sein, gib's zu. Womit zufrieden? Hast du mich wiedergefunden? Meinst du? Sag's doch, wenn es auch nicht wahr ist. Was soll ich denn sagen? Sag, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich auch. Ich auch. Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Was sollen wir jetzt machen, da wir zufrieden sind? Wir warten auf Gott. Es gibt was Neues hier seit gestern. Und wenn er nicht kommt? Das werden wir dann schon sehen. Ich sage dir, dass es was Neues hier gibt seit gestern. Alles brennt. Schau dir den Baum mal an. Man tritt nicht zweimal in denselben Dreck. Den Baum, habe ich gesagt, schau ihn dir an. Stand er gestern nicht da? Na klar. Erinnerst du dich nicht? Um ein Haar hätten wir uns an ihm aufgehängt. Ja, richtig. Hätten wir uns an ihm aufgehängt. Aber du wolltest nicht. Erinnerst du dich nicht? Das hast du betreut. Ist es möglich, dass du es schon vergessen hast? Ich bin nun mal so. Entweder vergesse ich sofort, oder ich vergesse niemals. Ja, und nachdem hat er auch vergessen. Und er hat alles vergessen. Ich erinnere mich an einen Turmzüchtigen, der mir Fußtritte verpasst hat. Dann hat er den Idioten gespielt. Das war Lucky. Daran erinnere ich mich. Aber wann war es? Und der andere, der ihn antrieb, erinnerst du dich? Der hat mir Knochen gegeben. Das war Putzu. Und du sagst, dass das alles gestern war? Na klar. Und an dieser Stelle? Aber sicher, erkennst du sie nicht wieder? Wiedererkennen? Was ist da wiederzuerkennen? Ich bin mein Leben lang in der Sandwüste herumgezogen und da verlangst du, dass ich Nuancen sehe. Schau dir doch den Dreck an! Ich bin hier nie herausgekommen. Schau mir also auf mit deinen Landschaften. Sag mir lieber, wie es drunter aussieht. Du wirst doch nicht behaupten, dass es hier so aussieht wie im Breisgau. Da ist doch wohl ein großer Unterschied. Breisgau, wer spricht denn hier vom Breisgau? Du bist doch im Breisgau gewesen. Nein, ich bin nie im Breisgau gewesen. Ich habe meine ganze Lebenslust hier ausgepitzt, sage ich dir. Hier, im Breisgau. Zusammen im Breisgau, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Wir haben bei der Weinlese mitgemacht, bei einem, wie hieß der denn noch? Gutmann im Dürkwald. Möglich, ist mir nicht aufgefallen. Da leuchtet doch alles so rot. Ist mir nicht aufgefallen, sage ich dir. Schwer zu nehmen, Gogo. Wir sollten lieber auseinandergehen. Das sagst du immer und jedes Mal kommst du wieder. Das Beste wäre, mich einfach zu töten. Wie den anderen. Welchen anderen? Welchen anderen? Wie Millionen anderen. Jedem sein Kreuzchen, bis man begraben ist und vergessen. Einstweilen wollen wir uns ganz ruhig unterhalten, da wir doch nicht schweigen können. Du hast recht, wir sind unerschöpflich. Um nicht denken zu müssen. Wir haben Entschuldigungen dafür. Um nicht hören zu müssen. Wir haben unsere Gründe. All die toten Stimmen. Die rauschen wie Flügel, wie Blätter. Wie Sand. Wie Blätter. Sie sprechen alle durcheinander. Jede für sich. Was sagen Sie? Sie sprechen über Ihr Leben. Es genügt Ihnen nicht, gelebt zu haben? Sie müssen darüber sprechen. Das genügt nicht. Sie flüstern vielmehr. Sie murmeln. Sie rauschen. Sie murmeln. Sag doch was. Ich suche. Sag doch irgendwas. Was sollen wir jetzt machen? Wir warten auf Godot. Ach ja. Ist das schwer. Willst du nicht was singen? Nein, nein. Wir können ja wieder von vorne anfangen. Das scheint mir wirklich nicht so schwer zu sein. Aller Anfang ist schwer. Ist doch gleich, womit wir anfangen. Ja, aber wir müssen uns entscheiden. Eben. Hilf mir. Ich suche. Wenn man sucht, hört man. Eben. Wenn man hört, kann man nichts finden. Eben. Wenn man hört, kann man nicht denken. Ach, man denkt aber doch. Was, das ist unmöglich. Das ist es. Wir wollen uns widersprechen. Unmöglich. Meinst du? Kann uns nicht mehr passieren, dass wir denken. Worüber beklagen wir uns denn? Denken ist nicht das Schlimmste. Gewiss, gewiss, aber das ist doch schon etwas. Wieso, das ist doch schon etwas. Das ist es. Wir wollen uns Fragen stellen. Was ist damit sagen? Das ist doch schon etwas. Das ist doch schon etwas weniger. Eben. Also, wie wär's, wenn wir uns freuten? Es ist eben schrecklich, gedacht zu haben. Ist uns überhaupt je passiert? Woher kommen all die Leichen? Die Gebeine. Eben. Wir haben doch wohl ein wenig gedacht. Ganz am Anfang. Ein Beinhaus. Ach, man braucht nur nicht hinzuschauen. Es zieht den Blick an. Eben. Er kann nicht umhin. Wie bitte? Er kann nicht umhin. Man sollte sich entschlossen, der Natur zu melden. Wir haben es versucht. Ach ja. Oh, es ist nicht das Schlimmste, gewiss nicht. Was für gedacht zu haben. Klar. Aber wir hätten darauf verzichten können. Was willst du? Eben. War gar nicht so schlecht als kleiner Galopp. Ja, aber jetzt muss uns was anderes einfallen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Was sagte ich noch? Man könnte da anknüpfen. Wann? Ganz am Anfang. An welchem Anfang? Heute Abend. Ich sagte. Jetzt verlangst du aber zu viel. Moment mal, wir haben uns umarmt. Wir waren zufrieden. Zufrieden. Was machen wir jetzt? Aber zufrieden sind wir, warten. Moment, es kommt. Wir warten. Jetzt aber zufrieden sind wir. Haha, der Baum. Der Baum? Erinnerst du dich nicht? Ich bin müde. Schon ja. Ich sehe nichts. Gestern Abend war er noch bleich und kahl wie ein Skelett. Heute ist er voller Blätter. Blätter? In einer einzigen Nacht. Das ist wohl Frühling. Aber in einer einzigen Nacht. Ich sage dir, dass wir gestern Abend nicht hier waren. Wieder ein Albtraum von dir. Und wo sollen wir gestern Abend gewesen sein? Ich weiß nicht. Woanders. In einem anderen Abteil. Es fehlt ja nicht an leerem Raum. Gut, wir waren gestern Abend nicht hier. Was haben wir also gestern Abend gemacht? Was wir gemacht haben? Versuch mal, dich zu erinnern. Och, wir haben sicher gequatscht. Worüber? Och, dies und das. Dummes Zeug. Ja, es fällt mir wieder ein. Gestern Abend haben wir dummes Zeug gequatscht. Das machen wir ja schon dein Leben lang. Du erinnerst dich an kein Ereignis, an keine Einzelheit. Schäm dich doch nicht, die Sonne, der Mond, erinnerst du dich immer nicht? Immer sicher da, wie immer. Ist dir nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Leider. Pozzo und Lucky. Pozzo und Lucky. Die Knochen. Sag lieber die Gräten. Pozzo hat sie dir gegeben. Ich weiß nicht. Und der Fußtritt? Der Fußtritt. Ach ja, man hat mir Fußtritte gegeben. Lucky hat sie dir gegeben. Und das war gestern? Zeig mal dein Bein. Welches? Beide. Zieh die Hose hoch. Ich kann nicht. Das andere. Das andere, habe ich gesagt. Da ist die Wunde. Auf dem besten Wege, sich zu entzünden. Und? Wo sind deine Schuhe? Ich habe sie wohl weggeworfen. Mann. Ich weiß nicht. Warum? Es fällt mir nicht mehr ein. Ich meine, warum du sie weggeworfen hast. Sie taten mir weh. Da sind sie. An derselben Stelle, wo du sie gestern Abend hingestellt hast. Das sind nicht meine. Nicht deine? Meine waren schwarz, die sind gelb. Bist du sicher, dass deine schwarz waren? Das heißt, sie waren gräulich. Und diese sind gelb, lass sehen. Na ja, sie sind grünlich. Lass sehen. So was. Siehst du, das ist alles. Ich weiß, was es ist. Ja, ich weiß, was passiert. Das ist alles. Ist doch ganz einfach. Da ist einer gekommen, der deine genommen und seine dafür stehen gelassen hat. Warum? Seine passten ihm nicht, darum hat er deine genommen. Meine waren doch zu klein. Dir! Ihm nicht! Ich bin müde. Komm, wir gehen. Wir können noch. Warum nicht? Wir warten auf Gott. Ach ja. Also, was sollen wir machen? Da ist nichts zu machen. Ich kann aber nicht mehr. Willst du ein Radieschen? Ist das alles, was da ist? Es gibt Radieschen und weiße Rüben. Sind keine Gelben mehr da? Nein, du übertreibst es mit den Gelben. Ja, gib mal ein Radieschen. Es ist schwarz. Es ist ein Radieschen. Ich mag nur die Roten, das weißt du doch. Du willst es also nicht? Ich mag nur die Roten. Dann gib es wieder her. Ich gehe mir eine gelbe Rübe suchen. Nun wird es wirklich sinnlos. Noch nicht genug. Willst du es nicht noch einmal versuchen? Ich habe alles versucht. Ich meine mit den Schuhen. Dann vergeht die Zeit. Meinst du? Es ist bestimmt eine Ablenkung. Eine Entspannung. Eine Zerstreuung. Eine Entspannung. Versuch's. Hilfst du mir? Natürlich. Wir schlagen uns doch ganz gut durch. Nicht wahr, Dicky? Wir zwei? Ja, wir sind Zauberer. Aber wir sollten uns von unserem Entschluss nicht abbringen lassen. Gib deinen Fuß. Wir finden doch immer was, um uns einzureden, dass wir existieren. Nicht wahr, Dicky? Ja, komm. Zuerst versuchen wir es mit dem linken. Hör! Versuch zu laufen. Na und? Passt. Da, ein Schuhriemen. Nein, keine Schuhriemen, keine Schuhriemen. Das tut dir noch mal leid. Versuchen wir den anderen. Tun sie dir nicht weh? Noch nicht. Dann kannst du sie behalten. Sie sind zu groß. Du kriegst vielleicht mal Socken. Ach ja. Du behältst sie auch. Hör auf, von den Schuhen zu sprechen! Ja, aber... Hör auf! Jetzt setze ich mich aber. Da hast du gestern Abend auch gesessen. Wenn ich doch schlafen könnte. Gestern Abend hast du geschlafen. Ich will's versuchen. Warte! Schlafe, mein Prinz! Nicht so laut! Was ist das? Hab keine Angst. Ich fiel. Ruhig, ruhig, es ist ja vorbei. Ich fiel. Es ist vorbei, denk nicht mehr daran. Ich war bei mir. Nein, nein. Komm, nichts sagen. Wir laufen ein Stückchen. Wachst du nichts machst? Ja, wie du willst. Komm, wir gehen. Ich kann nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Kannst du nicht ruhig bleiben? Ich fliehe. Wir sind zu früh gekommen. Immer bei Einbruch der Nacht. Haben die Nacht richtig da rein? Wir können plötzlich hereinbrechen wie gestern. Und dann ist es Nacht. Und wir können gehen. Und dann wird es wieder Tag. Was soll man machen? Was soll man machen? Ich bin fertig mit deinen Klagen. Du gehst mir langsam auf die Nerven mit deinem Gejammer. Ich gehe jetzt. Da! Hatte! Der Hut von Lack. Ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ist ja großartig. Du siehst mich nicht wieder. Ich habe mich also nicht in den Platz geirrt. Jetzt können wir beruhigt sein. Da. Was? Halt fest. Jetzt tauschen sie die drei Hüte im Kreis hin und her, immer wieder, immer schneller mit artistischer Gewandtheit. Steht er mir? Ich weiß nicht. Nein, ich meine, wie findest du mich denn? Rassig. Doch nicht schlimmer als gewöhnlich. Genau so. Dann kann ich ihn ja behalten. Meine tat mir weh, wie soll man sagen. Er kratzte mich. Ich spiele. Willst du nicht spielen? Was spielen? Wir könnten Pozzo und Lucky spielen. Hätte ich nicht. Ich spiele Lucky, du Pozzo. Mach schon. Was soll ich machen? Mich anschnauzen. Du Schweinehund. Sag mir, dass ich denken soll. Bitte. Sag, denke Schwein. Denke Schwein. Ich kann es nicht. Hör auf. Sag mir, dass ich tanzen soll. Hör auf. Tanze, Schwein. Ich gehe. Ich kann es nicht. Coco! Da bist du endlich wieder. Ich bin verdammt. Warst du weit weg? Bis zum Rand des Abhangs. Sie kommen. Wer? Ich weiß nicht. Wie viele? Ich weiß nicht. Das ist Godot. Gogo, es ist Godot. Wir sind gerettet. Komm, wir wollen ihm entgegengehen. Gogo, komm zurück. Da bist du ja wieder. Mit Verflucht. Warst du weit weg? Bis zum Rand des Abhangs. Wir stehen hier also auf einem Plateau, das steht fest. Sozusagen auf dem Präsentierteller. Von da kommen sie auf. Wir sind eingekesselt. Idiot, da ist kein Ausgang. Da ist niemand. Ab durch die Mitte. Los! Du willst nicht? Naja, das kann man verstehen. Da gibt es nur noch eins. Dich dünn machen. Wohin denn? Hinterm Baum. Schnell! Hinterm Baum! Rühr dich nicht. Den Baum kann man wirklich zu nichts brauchen. Ich habe den Kopf verloren. Verzeih. Es ist vorbei. Jetzt sollst du mal sehen. Sag mir, was ich machen soll. Da ist nichts zu machen. Du wirst dich da aufstellen. Da. Bleib so stehen und mach die Augen auf. Da. Rücken an Rücken. Wie in der guten alten Zeit. Siehst du nichts kommen? Wie bitte? Siehst du nichts kommen? Nein! Dich auf, nicht! Du hast dich sicher getäuscht. Bitte? Du hast dich sicher getäuscht! Schrei nicht so! Hast du? Oh, Verzeihung. Sprich nur. Aber nein. Aber ja. Ich bin dir ins Wort gefallen. Im Gegenteil. Bitte keine Förmlichkeit. Sei doch nicht so stur. Sprich deinen Satz ein, sag ich dir. Sprich du deinen Satz ein. Das ist es. Wir wollen uns beschimpfen. Streit mal. Kerolat in Stiefel. Giftige. Sprechmittel. Pestbeule. Paradies. Obere Forstinspektor. Gogo, deine Hand, komm in meine Arme, an meine Brust. Geh dich Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Was soll er jetzt machen? Bis er kommt. Bis er kommt. Sollen wir unsere Übungen machen? Unsere Leibesübungen? Geschmeidigkeitsübungen. Lockerungsübungen. Gelenkigkeitsübungen. Lockerungsübungen. Um warm zu werden. Um ruhig zu werden. Also los. Aber auf mit den Übungen. Wir sind nicht in Form. Lass uns ein paar Atemübungen machen. Ich will nicht mehr atmen. Du hast recht. Lass uns trotzdem den Baum machen. Fürs Gleichgewicht. Den Baum? Du bist dran. Glaubst du, dass Gott mich sieht? Man muss die Augen zumachen. Gott hat Erbarmen mit mir. Und ich? Mit mir, Erbarmen mit mir. Was ist los? Wer hat gerufen? Ist das Godot? Das haut aber hin. Endlich Verstärkung. Hilfe! Ist das Godot? Wir fingen an, weich zu werden. Jetzt ist das Ende des Programms gesichert. Zu mir! Er ruft um Hilfe! Wir sind nicht mehr allein und warten auf die Nacht und warten auf Drachen. Den ganzen Abend haben wir ganz allein gekämpft. Das ist jetzt vorbei. Es ist schon morgen. Zu mir! Die Zeit verfließt schon ganz anders. Die Sonne geht unter, der Mond geht auf und wir gehen weg von hier. Erbarmen! Armer! Ich wusste, dass er es war. Wer? Godot. Das ist doch nicht Godot. Ist nicht Godot? Es ist nicht Godot. Wer ist es denn? Es ist Pozzo. Ich bin. Heben Sie mich auf. Er kann nicht aufstehen. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Vielleicht hat er noch Knochen für dich. Knochen? Hühnchen, erinnerst du dich nicht? War er das? Ja. Frag ihn mal. Sollen wir ihm nicht zuerst helfen? Wobei? Beim Aufstehen. Kann er nicht aufstehen? Er will aufstehen. Dann soll er aufstehen. Er kann nicht. Was hat er denn? Ich weiß nicht. Wenn wir zuerst die Knochen verlangen würden, wenn er sie dann nicht geben will, lassen wir ihn einfach liegen. Du willst sagen, dass er uns auf Gnade und Barmherzigkeit ausgeliefert ist? Ja. Und dass wir Bedingungen an unsere Liebenswürdigkeit knüpfen sollen? Ja. Das klingt in der Tat unfähigend. Ich fürchte nur eins. Was? Dass Lucky sich auf einmal in Bewegung setzt, dann werden wir bedient. Lucky? Das ist der dich gestern angegriffen hat. Ich sagte dir doch, dass es 10 war. Ach, was vorher? Der dir die Fußtritte gegeben hat. Ist der da? Schau doch hin. Noch rührt er sich nicht. Aber es kann jeden Moment losgehen. Hilfe! Sollen wir ihn mal gehörig verprügeln? Du meinst, dass wir über ihn herfallen sollten, während er schläft? Ja. Das ist eine gute Idee. Aber sind wir dazu imstande? Schläft er wirklich? Nein. Das Beste wäre, davon zu profitieren, dass Putze um Hilfe ruft. Wir werden ihm helfen und mit seiner Dankbarkeit rechnen. Er verlangt nichts mehr. Wir wollen unsere Zeit nicht mit unnützen Reden verlieren. Wir wollen etwas tun, solange die Gelegenheit sich bietet. Uns braucht man nicht alle Tage. Es ist offen gesagt nicht so, als brauchte man gerade uns. Andere würden die Sache ebenso gut, wenn nicht besser machen. Der Ruf, den wir soeben vernahmen, richtet sich vielmehr an die ganze Menschheit. Aber an dieser Stelle und in diesem Augenblick, ob es uns passt oder nicht, sind wir die Menschheit. Hilfe! Wir wollen es ausnutzen, ehe es zu spät ist. Wir wollen einmal würdig die Sippschaft vertreten, in die das Missgeschick uns hineingeworfen hat. Was sagst du dazu? Es ist wahr, dass wir unserer Gattung mit verschränkten Armen beim Abwägen der Für und Wider auch alle Ehre machen. Der Tiger eilt den Seinen ohne die mindeste Überlegung zu Hilfe, oder aber er rettet sich. Im dichtesten Dschungel, aber da liegt das Problem nicht. Was machen wir hier? Das muss man sich fragen. Wir haben das Glück, es zu wissen. Ja. In dieser ungeheuren Verwirrung ist eines klar. Wir warten darauf, dass Godot kommt. Ach ja. Oder dass die Nacht kommt. Wir sind da wie verabredet, da gibt es nichts. Wir sind keine Heiligen, aber wir sind da wie verabredet. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Millionen! Meinst du? Hilfe! Ich weiß nicht. Sicher ist, dass die Zeit unter solchen Umständen lange dauert. Und uns dazu treibt, sie mit Tätigkeiten auszufüllen, die, wie soll man sagen, auf den ersten Blick vernünftig erscheinen können, an die wir uns aber gewöhnt haben. Du wirst mir sagen, dass es geschieht, um unseren Verstand vor dem Untergang zu bewahren, klar. Aber irrt er nicht schon in der ewigen Nacht unergründlicher Tiefen? Das frag ich mich manchmal. Folgst du meiner Gedankenfolge? Wir werden alle verrückt geboren. Einige bleiben es. Hilfe! Ich gebe Ihnen Geld. Wie viel? Eine Mark. Nicht genug? So weit würde ich nicht gehen. Findest du, dass es genug ist? Nein. Ich würde nicht so weit gehen, zu behaupten, mit einer weichen Birne auf die Welt gekommen zu sein. Aber da liegt das Problem nicht. Zwei Mark. Wir warten. Wir langweilen uns. Nein, widersprich mir nicht. Wir langweilen uns zu Tode. Das ist unbestreitbar. Gut. Es ergibt sich eine Ablenkung. Und was machen wir? Wir lassen sie ungenützt. Los! An die Arbeit! Im Nu wird sich alles wieder auflösen. Wir sind von neuem allein. Inmitten der Einsamkeit. Zweimal! Wir kommen schon! Was haben die bloß alle? Hilfe! Ich gehe! Lass mich nicht allein! Wo bin ich? Gogo! Zu mir! Nein, zu mir! Ich gehe! Zu mir zuerst, dann gehen wir zusammen. Versprichst du es? Ich schwöre. Und wir kommen nie wieder zurück? Nie. Und wir gehen ins Emsland? Wohin du willst. Dreimal! Viermal! Ich wollte schon immer durchs Emsland wandern. Du wirst es durchwandern. Wer hat da gefurzt? Es war Pozzo. Ich bin. Erbarmen! Gut, Teufel! Schnell, reicht mir die Hand. Ich gehe! Letzten Endes werde ich wohl auch alleine aufstehen können. Früher oder später. Was hast du? Kehr dich weg. Bleibst du hier? Momentan. Steh doch auf, du erkältest dich doch. Los! Hör mal, du stellst die Spur. Los, auf! Sieh! Zu mir! Wir sind schon da. Wer sind Sie? Wir sind Menschen. Man ist doch gut aufgehoben bei Mutter Erde. Kannst du aufstehen? Ich weiß nicht. Versuch's mal. Mach schon. Was ist denn passiert? Willst du aber endlich das Maul halten, du Ekel? Er denkt nur an sich. Sollen wir versuchen zu schlafen? Hast du das gehört? Er will wissen, was passiert ist. Lass ihn doch. Schlaf. Erbarmen! Was ist los? Das ist schon wieder dieser schmierige Pozzo. Er soll die Schnauze halten! Gib dann zu die Fresse! Bist du fertig? Willst du wohl still sein, du Mistding? Ölagi! Er hat sich davon gemacht. Ölagi! Er ist hingefallen. Und was sollen wir jetzt machen? Soll ich ihn rufen? Das ist es! Ruf ihn! Pozzo! Pozzo! Zusammen! Pozzo! Pozzo! Wenn man das mit anderen Namen versuchte, das wäre amüsant! Was wäre amüsant? Es mit anderen Namen zu versuchen, einen nach dem anderen. Da vergeht die Zeit. Wir würden schließlich schon auf den richtigen kommen. Ich sage dir, dass er Pozzo heißt. Das werden wir sehen. Mal sehen. Abel, Abel. Zu mir. Siehst du? Ich habe bald genug von diesem Thema. Vielleicht heißt der andere Kain. Kain. Zu mir. Das ist die ganze Menschheit. Sieh mal da, die kleine Wolke. Wo? Da, am Zenit. Na und? Was ist daran so außergewöhnlich? Lass uns jetzt zu etwas anderem übergehen, ja? Ich wollte es dir gerade vorschlagen. Aber zu was? Eben. Wenn wir zunächst einmal aufstehen würden. Wir können es ja mal versuchen. Nichts leichter als das. Wollen, das ist alles. Und was sollen wir jetzt machen? Hilfe! Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Foto. Ach ja. Was soll man nur machen? Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Was soll er machen? Er will aufstehen. Na und? Er will, dass wir ihm beim Aufstehen helfen. Na also helfen wir ihm. Worauf warten wir noch? Er tut's extra. Komm. Er muss sich erst wieder an das Stehen gewöhnen. Geht's wieder besser? Wer sind Sie? Kennen Sie uns nicht mehr wieder? Ich bin blind. Blind? Vielleicht sieht er klar in die Zukunft. Blind? Seit wann? Ich hatte wundervolle Augen. Ja, weiter, erzählen Sie doch. Lass ihn in Ruhe. Siehst du nicht, dass er dabei ist, sich an sein Glück zu erinnern? Memoria praeteritorum bonorum. Muss grauenvoll sein. Ja, wundervoll. Ist es denn ganz auf einmal gekommen? Eines schönen Tages wurde ich wach und war blind. Wie das Schicksal. Ich frage mich manchmal, ob ich nicht noch schlafe. Wann war es? Ich weiß nicht. Doch nicht früher als gestern. Fragen Sie mich nicht aus! Die Blinden haben keinen Zeitsinn! Die Zeichen der Zeit sehen Sie auch nicht! So? Ich hätte genau das Gegenteil behauptet. Wo ist mein Knecht? Da liegt er. Warum antwortet er nicht, wenn ich ihn rufe? Ich weiß nicht. Er scheint zu schlafen. Er ist vielleicht tot. Schauen Sie nach, ob er verletzt ist. Da können Sie doch nicht los. Sie brauchen ja nicht beide hinzugehen. Geh du. Ja, Ihr Freund soll gehen, der stinkt so. Worauf wartet er? Worauf wartest du? Ich warte auf Godot. Was soll er eigentlich machen? Also, er soll zuerst am Strick ziehen. Wobei er natürlich darauf achten muss, dass er ihm den Hals nicht zuzieht. Im Allgemeinen reagiert er darauf. Wer nicht, so soll er ihm Fuß drinnen geben in den Unterleib und ins Gesicht. So viel wie möglich. Siehst du? Du hast nichts zu befürchten. Du kannst dich sogar dabei rächen. Und wenn er sich wehrt? Nein, der wehrt sich nicht. Dann eile ich dir zu Hilfe. Lass die Augen nicht von mir. Schau zuerst nach, ob er noch lebt. Es hat keinen Zweck, dich anzustrengen, wenn er schon tot ist. Er atmet. Dann mal los. Ah! Ah, du Schweinehund! Was ist schon wieder passiert? Was ist schon wieder passiert? Mein Freund hat sich wehgetan. Und Lucky! Er ist es also doch? Wie bitte? Es ist also Lucky? Ich verstehe nicht. Und Sie sind Pozzo? Natürlich bin ich Pozzo. Dieselben wie gestern? Wie gestern? Wir haben uns gestern getroffen. Erinnern Sie sich nicht mehr daran? Ich erinnere mich nicht daran, gestern irgendjemanden getroffen zu haben. Aber morgen werde ich mich auch nicht daran erinnern, heute irgendjemanden getroffen zu haben. Rechnen Sie also nicht mit mir, wenn Sie eine Auskunft brauchen. Und nun genug davon. Auf! Sie nahmen ihn mit zum Salvat. Sie haben mit uns gesprochen. Er hat getanzt, er hat gedacht. Sie konnten gut sehen. Wenn Sie darauf bestehen, lassen Sie mich bitte los. Auf! Er steht auf. Rechter Herr. Er nimmt sein Gepäck auf. Er ist soweit. Peitsche. Wo gehen Sie denn hin? Darum kümmere ich mich nicht. Sie haben sich aber verändert. Peitsche! Thank you. Gregor. Was ist denn in dem Koffer? Sand. Los! Gehen Sie noch nicht weg! Ich gehe! Was machen Sie, wenn Sie ohne jede Hilfe hinfallen? Wir warten, bis wir wieder aufstehen können. Dann gehen wir wieder weiter. Bevor Sie weggehen, sagen Sie ihm, dass er singen soll. Wem? Er soll singen? Ja, oder denken, oder rezitieren. Er ist doch stumm. Stumm? Vollkommen. Er kann nicht mal stöhnen. Stumm? Seit wann? Hören Sie endlich auf, mich mit Ihrer verdammten Zeit verrückt zu machen! Hören! Eines Tages genügt Ihnen das nicht! Irgend eines Tages ist es stumm geworden. Eines Tages bin ich blind geworden. Eines Tages werden wir taub. Eines Tages wurden wir geboren. Eines Tages sterben wir. Am selben Tag, im selben Augenblick, genügt Ihnen das nicht. Sie gebären rittlings über dem Grabe. Der Tag erglänzt. Einen Augenblick und dann von neuem die Nacht. Los, voran. Warum lässt du mich nie schlafen? Ich fühlte mich einsam. Ich träumte, dass ich glücklich war. So ist die Zeit vergangen. Ich träumte, dass ich... Ob er wirklich blind ist? Wer? Würde ein echter Blinder sagen, dass er keinen Zeitsinn hat? Wer? So. Ist er blind? Er hat es uns gesagt. Na und? Es schien mir, dass er uns sah. Ach, das hast du geträumt. Komm, wir gehen, wir können nicht. Ach ja. Bist du sicher, dass er es nicht war? Wer? Hodo. Wer denn? Pozzo. Ach was. Ach was. Stehe ich aber auf. Au! Au! Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Meine Füße, hilf mir! Habe ich geschlafen, während die anderen liegen? Schlaf ich denn in diesem Augenblick? Wenn ich morgen glaube, wach zu werden, was werde ich dann von diesem Tage sagen? Dass ich mit meinem Freund Estragon an dieser Stelle bis in die Nacht auf Godot gewartet habe? Dass Pozzo mit seinem Träger vorbeigekommen ist und dass er mit uns gesprochen hat? Wahrscheinlich. Aber was wird wahr sein von alledem? Er wird nichts wissen. Er wird von den Schlägen sprechen, die er bekommen hat. Und ich werde ihm eine gelbe Rübe geben. Wird links über dem Grabe und eine schwere Geburt. Aus der Tiefe der Grube legt der Totengräber träumerisch die Zangen an. Man hat Zeit genug, um alt zu werden. Die Luft ist voll von unseren Schreien. Aber die Gewohnheit ist eine mächtige Sordine. Auch mich betrachtet ein anderer, der sich sagt, er schläft, er weiß nichts. Lass ihn schlafen. Ich kann nicht mehr weiter. Was habe ich gesagt? Nochmal von vorne. Du erkennst mich nicht wieder. Nein. Du bist gestern nicht gekommen. Nein. Du kommst zum ersten Mal. Ja. Du bringst eine Nachricht von Herrn Godot. Ja. Er kommt nicht heute Abend, nein, aber er wird morgen kommen. Ja. Bestimmt. Ja. Jemanden begegnet? Nein. Zwei anderen Menschen? Ich habe niemanden gesehen. Was macht Herr Godot? Verstehst du mich? Ja. Na und? Er macht nichts. Geht es deinem Bruder? Er ist krank. Wer war es vielleicht, der gestern hier war? Ich weiß nicht. Trägt er einen Bart, Herr Godot? Ja. Blond oder schwarz? Oder rot? Ich glaube, dass er weiß ist. Barmherzigkeit. Was soll ich Herrn Godot sagen? Du sagst ihm, dass du mich gesehen hast und das, dass du mich gesehen hast. Sag mal, du bist doch sicher, mich gesehen zu haben. Du wirst mir morgen nicht sagen, dass du mich nie gesehen hast. Der Junge geht fort, der Mond geht wieder auf. Schlief ich schon lange? Ich weiß nicht. Wohin gehen wir? Nicht weit. Doch, doch, lass uns weit weggehen von hier. Wir können nicht. Warum nicht? Wir müssen morgen wiederkommen. Um was zu tun? Um auf Godot zu warten. Ach ja. Ist er nicht gekommen? Nein. Und jetzt ist es zu spät. Ja, es ist nachts. Und wenn wir ihn fallen ließen? Wenn wir ihn fallen ließen, würde er uns bestrafen. Nur der Baum lebt. Was ist das für einer? Das ist der Baum. Nein, welche Art? Ich weiß nicht. Eine Weide. Komm, wir gehen. Sollen wir uns aufhängen? Womit? Hast du gar keinen Strick? Nein. Dann können wir es nicht. Komm. Wacht mal. Hier ist mein Gürtel. Der ist zu kurz. Du ziehst dann an meinen Beinen. Und wer zieht an meinen? Ach ja. Lass doch mal sehen. Zur Not könnte es gehen. Ist er denn stark genug? Das werden wir sehen. Nimm. Er taugt gar nichts. Du sagtest, dass wir morgen wiederkommen müssen? Ja. Dann bringen wir einen guten Strick mit. Ja. Hickey? Ja. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Das sagt man so. Sollen wir auseinandergehen? Es wäre vielleicht besser. Morgen hängen wir uns auf. Es sei denn, dass Godot käme. Und wenn er kommt? Sind wir gerettet. Also, wir gehen. Zieh deine Hose rauf. Wie bitte? Zieh deine Hose rauf. Meine Hose ausziehen? Zieh deine Hose herauf. Ach ja. Also, wir gehen. Gehen wir. Becketts Regiebemerkung: Sie gehen nicht von der Stelle. Vorhang. Meine Damen und Herren, Sie hörten Warten auf Godot von Samuel Beckett in der Übersetzung aus dem Französischen von Elmar Tophofen. Die Rollen und ihre Darsteller: Estragon, Horst Bollmann, Wladimir, Stefan Wigger, Lucky, Klaus Herm, Pozzo, Karl Radatz, ein Junge, Thorsten Sense. Regieassistenz Walter de Asmus. Die Regie hatte Samuel Beckett, die Regie der Kunstkopf-Dokumentation Ulrich Gerhardt. Sie hörten eine Produktion des RIAS Berlin aus dem Jahre 1976. Redaktion im WDR, Thomas Leutzbach.